Und dann bist du also gleich nach Hamm gekommen. Genau. Okay. Wie war denn das? Positiv oder negativ, was du vorgefunden hast? Als ich nach Deutschland ankam, der hat mir dann, das war schon ganz lustig, weil er mir gesagt hat, da wohne ich. Und das war für mich auf den Philippinen, dann sieht man genau wie ein, wie in Englisch Haunted House, Hexenhaus, weil er wohnt ganz alleine, drumherum Wald, Wiese, Feld und das erste Nachbar war ungefähr, sag ich mal so, 200, 300 Meter entfernt. Und das ist als philippinische Frau schon so weit. Habe ich Angst gehabt. Und dann ging dann halt in dem Haus, als er mich dann abgeholt war, das vergesse ich nie, diese Quietscherei von der Tür, das ist schon unheimlich. Und er war ganz alleine oben und ich habe mir gedacht, mein Gott, und unten war keiner, wohnt keiner und wie nur oben. Und das ist schon ein ganz lustiges Gefühl, weil ich habe mir gedacht, und der hat auch noch diese Uhr, Wanduhr, wo tickt die ganze Zeit und ich kenne das überhaupt nicht. Und ich habe mir gedacht, so, Feli, das ist vielleicht, mein Gott, sage ich, das, ich habe Angst, aber ich glaube, da, ich habe das eigentlich nicht gezeigt, dass ich Angst habe. Ja, das war ganz lustig. Ein paar Tage danach, der muss arbeiten, war ich dann alleine in dem Haus, war ich dann halt, ich habe mich dann in seinem Haus erkundet, genau, erkundet heißt das, Du erkunden. hast es, ja, du hast es Du, erkundet, ich habe das erst, genau, Haus, das ja. Haus habe ich dann erst erkundet, was da alles, den Inhalt des Hauses, war ich dann von oben nach unten. Das war so ein komisches Raum mit großem Spiegel und ich wusste gar nicht, also ich weiß schon, dass er ein Tango-Tänzer war, aber ich wusste gar nicht, dass er auch übt in dem großen Zimmer, wo jetzt unser Wohnzimmer war. Dann kam dann halt noch ein Zimmer, das war so volle, so wie so ein Bürozimmer. Und dann kam ein anderes Zimmer und da war so, und da habe ich gesagt, habe ich dann gedacht, was ist das denn? Da war so ein kleiner Maus am, weil das sind alles Müll. Müll von, was heißt Müll von seinen ganzen Papierkrams und, das war für mich unheimlich. Dann sah ich noch eine Tür und dann habe ich das aufgemacht. Mit voller Angst und das war so ein so leere, so wie Keller heißt das. Nee, ich meine, so wie ein Keller, aber das war noch nicht den Keller. Ging wieder eine Tür ganz, ganz nach unten, wie Basement. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? So ein alle so Spinnenweben und sowas. Und dann habe ich. Auf den Philippinen kennt das man gar nicht. Und auf den Philippinen kennt man dieses wie heißt das nochmal, Koksofen. Ofen, wie nennt man das? Die Koks Und Kohleofen. Kohleofen, genau. Ja, Koksofen, okay. Ja, genau. Und ich kenne das nicht. Und wir kennen das gar nicht. Und in so einem großen Regal, das war so verstaubte, wahrscheinlich, ich habe mir damals gesagt, oh Gott, das ist innen ein. Das sind so ein Birnen in so ein große Gefäße oder wie auch immer. Und da habe ich Angst gehabt. Ich habe gesagt, und dann habe ich denn diese Kohlofen aufgemacht und ich kenne das einen, der hat mir das nicht gezeigt und gesagt und was das alles war. Und ich habe meine Mutter heimlich angerufen. Ich habe gesagt, Mutter, wenn ich jetzt nicht mehr ein paar Tage nicht anrufe, dann bin ich schon tot. Und dann hat meine Mutter dann Angst gehabt und was ist passiert und sowas. Ja, ich habe gesagt, das sind Innereien wahrscheinlich vom Menschen. Ich habe gesagt, weil das sind Kirschen, das sind alles. Ich dachte, das war unheimlich für Das mich. waren Ja, das wusste ich ja. eingeweckte Obst und Ja, Gemüse das vielleicht. wusste ich nicht. Das wusste ich überhaupt nicht. Und eine philippinische Frau kennt man gar nicht. Kennt man diese Keller nicht. Und das ist alles so verstaubt, alles mit Spinnenweben. Und dann habe ich gedacht, wer ist dieser Mann? Wird er mich dann halt umbringen oder wie auch immer? Und da habe ich wahrscheinlich ein paar Tage nicht geschlafen. Und eines Tages habe ich dann tatsächlich, ein, zwei Tage danach, habe ich ihm gesagt, ich habe Angst vor dir und ich weiß ja gar nicht, was da alles unten ist. Und dann hat er gelacht. Nahm er meine Hand und dann sagt, komm, ich zeig dir, was das ist. Und dann haben wir das aufgemacht und er sagt, guck, das sind alles Birnen, Äpfel und. Ja, und dann war ich beruhigt. Aber das war ein Entdeckungsreise, sage ich mal so, die ich sagen kann, unheimlich, Angstgefühl gemischt mit Angst, Sorgen, wer ist dieser Mann? Weil man hört immer, nee, die werden dich einladen und bringen die dich um und wirst du versichert und, aber Gott sei Dank ist er nicht. Und das hat er auch gesagt, das werde ich niemals tun. Ja. Wow, ja, klar, also das war die Riesenumstellung, ne? Vom Leben auf den Philippinen nach Deutschland, das ist so eine Geschichte. Richtig. Die das verdeutlicht, ne?